Kundgabe 551. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.08.1938. Der Natur gebieten. Aneignen der Kraft Gottes. Fern von der Welt hörst du die Stimme deines himmlischen Vaters und wirst erkennen, dass dir der wonnigste Friede winkt, wenn du allein mit ihm bist. So vernimm. Hat dich meine Gnade bisher bewahrt vor dem bösen Einfluss der Welt und in dir das Gefühl geweckt, die wahren Freuden anderswo zu suchen als im Weltgetriebe? So wendet sich dein Blick nun erst recht dem einzig wahren Ziel entgegen und du findest das Glück nun nur noch in dem Verbundensein mit mir. Und so bereitest du dir dadurch selbst den Himmel schon auf Erden. Denn das Verlangen wird dich so weit gefangen nehmen, dass dir jede Minute als eine verlorene erscheint, die dir andere Betätigung abnötigt. Doch wisse, mein Kind, in einer stillen Stunde empfängst du so viel, dass dein Herz davon zehren wird lange Zeit und du froh und leicht dem Leben begegnen kannst. Denn allzeit hat der Vater im Himmel seine Gnadenspenden bereit und verteilet sie unter seine Kinder. Und so findest du gleichzeitig auch die Kraft, alles über dich ergehen zu lassen, und der Himmel segnet dein Wirken. Und weil ich will, dass dir auch die Natur gehorchet, so banne diesen Regen augenblicklich durch deinen Willen und nimm dazu die Kraft aus innigem Gebet, denn ich will es also. Und bedenke, mein Kind, dass, wer immer in meinem Namen der Natur gebietet, doch meinen Willen sich zu eigen macht, und dies ist seine Kraft. Ich habe alles euch zu geben, wenn ihr nur empfangen wollt. So beraube dich nicht selbst der Gnade und Glaube. Denn der Glaube festigt deinen Willen und verbindet dich mit der Urkraft alles Seins. In der Natur siehst du mein Wirken, was hindert dich, dieselbe Kraft auch in dir zu suchen, der du doch ein Teil von mir bist. Das Bewusstsein, ein Kind Gottes zu sein, muss dich so hoch erheben, dass dir alles untertan sein muss, wenn du deinen Willen dem meinen unterstellst. Und so vermag der Mensch eben auch alles, weil er durch meine Kraft wirket, die in ihm übergeht, wenn er sich innig mit mir verbindet. Nur wenn du außerhalb stehst durch zu schwachen Glauben, hat meine Kraft nicht Eingang bei dir, und dann bangst und zweifelst du und betrübst mich dadurch. Denn ich will glaubensstarke Kinder mein eigen nennen. So wie du nun dir vorstellst, welches Leben dich beherrschet, wenn du dich ganz in den Gedanken versetzen kannst, dass meine Kraft und mein Wille doch allein der Ursprung deines Lebens sind. Wenn du versuchst, dieses dein Leben eben als die gleiche Kraft anzusehen, die in dir selbst sich äußern will, dann wirst du auch vermögen, dir meine Kraft zu eigen zu machen. Denn dann lässest du diese Kraft, die in dir ist, die schwache Hülle des Widerstands durchbrechen und sie kann dann aus dir heraus wirken, sodass du also wirkest durch mich. Liebes Kind, füge dich in meinen Willen, auf dass ich dir große Macht geben kann. Verharre im Gebet und erflehe deine innere Stärke. Lasse ein einziges Mal mich in dir herrschen und wehre deinem Verlangen nicht, das ja doch nur mich sucht und nur durch die eigene Schwäche des Willens mich noch nicht recht gefunden hat. Belebe deinen Geist, indem du fortgesetzt nach mir trachtest, und wandle getrost den Weg der Wahrheit weiter. Die Stunde ist nicht mehr fern, da du das rechte Licht erblickst und sehen wirst, mit vollem Willen. Siehe, mein Kind, es geschehen alle Zeiten Wunder, doch ihr achtet dieser nicht. Wenn ich nun aber heut zu dir komme, dann ist dein Herz gefangen für ewige Zeiten. Doch meinen Willen erfüllen kannst du dann nicht mehr auf Erden. Und so wird dein Sehnen erst erfüllt werden, wenn deine irdische Tätigkeit beendet ist. Doch allen, die für meinen Namen streiten und um meines Namens willen leiden, bin ich so nahe, dass sie es fühlbar spüren werden. Doch für die Zeit auf Erden werdet ihr die Kraft schöpfen immer aus meiner Liebe. Und Kraft dieser Liebe werdet ihr mich auch schauen unbewusst. Doch dies gilt eurer Seele, die dann auch ewig bei mir verharren wird und den Leib beeinflusst, dass er sich mir hingebe. Ihr müsset mich erst lieben mit ganzer Seele, auf dass ihr fähig werdet, Großes zu ertragen um dieser Liebe willen. Und dann könnet ihr nimmermehr anders. Ihr müsset euch meinen Willen zu eigen machen und unwandelbar in mir verharren. Und so ihr diesen Grad erreicht habt, dann dürfet ihr mich auch schauen, und das in Ewigkeit. Denn meine Liebesglut umfasset euch, und ihr werdet verschmelzen mit mir und pur Liebe werden. Und dann erst werdet ihr begreifen lernen, warum euch Erdenkindern meine übergroße Sorge und Liebe gilt, denn für die Welt lebet ihr wahrlich nicht. Der Geist in euch ist mein Anteil, um den ich werbe mit aller Geduld und Liebe. Diesen zu ewiger Lichtfülle zu geleiten, ist einziger Sinn und Zweck des Lebens. Des Herzens Tönen müsstet ihr hören und seinem Klang in euch lauschen und vernehmen, was Gott der Herr mit euch spricht. Dann begehret ihr sicherlich, nicht vergebens, den kostbaren Besitz. Ihr werdet vernehmen das Wort und in Kenntnis gesetzt werden von eurer Aufgabe. Ihr werdet Rat und Hilfe empfangen durch dieses Wort und die ewige Seligkeit erlangen. Amen.